Sterbliche. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf. Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht. Auf. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Mit Gnaden bekrönet ihr Himmel die Zeiten. Auf Seelen, ihr müsstet ein Opfer bereiten. Auf Seelen, ihr müsstet ein Opfer bereiten. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht, dem Höchsten. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht, dem Höchsten. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf. Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Auf Sterbliche lasset ein Jauchzen ertönen. Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht. Auf, auf, auf, auf, auf.